Yeah. White Boy Summer, ihr seid Zecken, wir die Kammerjäger, Krieger, Tor, Summer, Träger, Wiederkopf für Annalena. Foto NDS, trag das Gütesiegel, Wille, dass die strahlend weiße Haut, keine Blüten, weißen Pillen, yeah. In dem Land der Dichter, Denker, klatschen jeden Influencer, jagen jeden Kinderschänder. Meine Jungs sind nicht zu ändern, ihr nehmt Schore oder Speed, ich zieh ab, die Patrone fliegt. Der Grund, dass du am Boden liegst, ist, dass du hier mit Drogen dealst. Frei dich ein, werde Teil von uns, jeder weiß, unsere Zeit läuft. Sei dabei. Wir sind stolz, wir sind deutsch, wir sind frei, wir sind White Boys. Deutsche Jungs auf deutschem Boden und kein Ende ist in Sicht. WBS gegen die da oben, Leute, macht die Grenzen dicht. Europe's nations are united, close the borders, time to fight. Staat schreckt mich ein, fühlt sich auch so bedroht, doch jede Line trifft den Schwarzen, trotz Waffenverbot. Ha! Unsere Gang ist am Start, es ist White Boy Summer. Unsere Parole, ja, wir kämpfen gegen Drogen, ja, wir kämpfen oben ohne. Ganze Bande ist am Pumpen, spürst die Testo-Hormone. Und die Weiber flippen aus, WBS-Pheromone. Was für Pride, Mann, von Stolzmonat geht ein Leben lang, yeah, und du bist eklig und trans, die Zeit ist krank. Doch wir sind bereit für den Kampf, sind die weiße deutsche Jugend mit dem schneidigen Glanz. Dieser Sommer nicht nur heiß, denn wir drehen die Mucke auf. Dieser Sommer, er ist weiß, dieser Sommer, er wird laut. Denn alle meine Jungs vereint sind für mich wie ein Bruder. Bald kommt wieder eine bessere Zeit, wirf die Kali-Yuga. Deutsche Jungs auf deutschem Boden und kein Ende ist in Sicht. WBS gegen die da oben, Leute, macht die Grenzen dicht. Europe's nations are united, close the borders, time to fight. Weiße Buben, heiße Stuten, alle singen unsere Lieder. Lass uns heute richtig toben, Bässe drücken, linke nieder.